Deutschlandfunk. Kommentar. Heute von Stefan Römermann. Sein Thema: der Facebook-Skandal. Datenschutz ist kein nettes Extra. Immerhin, Facebook-Chef Mark Zuckerberg tut das Ganze irgendwie leid. Dass auf einen Schlag gleich die Daten von 50 Millionen Facebook-Nutzern ausgespäht wurden, das war so natürlich nicht geplant. Und es widerspreche natürlich auch ganz klar den internen Facebook-Richtlinien. Das betonte Zuckerberg immer wieder in verschiedenen Interviews, die er diese Woche US-Medien gegeben hat. Mit einer ganzen Reihe von Maßnahmen will Facebook jetzt wieder das Vertrauen von Nutzern gewinnen. Zunächst einmal sollen nachträglich Schritt für Schritt hunderte mit Facebook verknüpfte Apps und Spiele überprüft werden. Schließlich ist es gut möglich, dass auch andere Anbieter fleißig Nutzerdaten ausgespäht und gesammelt haben. Und der aktuelle Skandal nur die Spitze des geklauten Datenwerks ist. Außerdem will Zuckerberg die eigene Plattform nachbessern und datenschutzfreundlicher umbauen. So sollen zum Beispiel die Privatsphäre-Einstellungen verbessert und vereinfacht werden. Und, besonders wichtig, Anbieter von Apps und Spielen sollen zukünftig deutlich weniger Zugriff auf Nutzerdaten haben. Dadurch könnten sie dann auch nicht mehr solche Datenberge anhäufen wie im konkreten Fall. So jedenfalls die Hoffnung. Das ist zwar alles gut und richtig, nur kommt es leider viel zu spät. Daten, die einmal in die falschen Hände gelangt sind, lassen sich kaum noch schützen. Denn das Kopieren von Datenbanken hinterlässt praktisch keine Spuren. Selbst wenn sich bei einer Untersuchung aller Computer und Festplatten der umstrittenen Politikberatungsfirma Cambridge Analytics keine Daten von Facebook-Nutzern mehr finden, selbst dann ist nicht klar, dass diese Daten damit wirklich gelöscht sind. Denn natürlich ist es gut möglich, dass die entsprechenden Dateien längst bei befreundeten Firmen liegen oder gar beim russischen Geheimdienst. Wundern würde das inzwischen wohl auch niemand mehr. So skandalös die Ausspähung von Millionen Kundendaten aber auch ist, sie zeigt ganz klar, Datenschutz ist kein nettes Extra, kein Zusatzservice, wenn alles andere an der Plattform gut läuft. Datenschutz muss am Anfang der Überlegung stehen, sobald ein Unternehmen anfängt, Daten zu sammeln. Der Zugriff auf Kundendaten muss von Anfang an gut geschützt sein. Nicht nur gegenüber den inzwischen allgegenwärtigen Hackerangriffen, sondern auch vor den eigenen Mitarbeitern und den Geschäftspartnern, die Dienste auf einer Plattform anbieten. Datenschützer fordern seit Jahren, dass besonders restriktive Datenschutzeinstellungen der Normalfall sein müssen. Wenn Verbraucher irgendwo einen Vertrag abschließen oder einer Internetplattform wie Facebook beitreten, sollen alle Informationen erst einmal privat sein, alle Datenschutzregler praktisch auf die höchste Stufe eingestellt. Danach soll der Nutzer Schritt für Schritt seine Inhalte selbst freischalten können, wenn er das wirklich möchte. Außerdem sollten nur Daten gesammelt werden, die für den Betrieb eines Dienstes wirklich notwendig sind. Privacy by Design und Privacy by Default nennen sich die Verfahren. Datenschutz als Voreinstellung, die am besten von Anfang an mitgedacht wird. Zumindest in Europa werden diese Regeln für Unternehmen zukünftig sogar zur Pflicht. Wenn im Mai die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung in Kraft tritt, drohen Unternehmen, die dagegen verstoßen, sogar empfindliche Strafen. Jedenfalls theoretisch. Denn praktisch sind die Datenschutzbehörden von Bund und Ländern schon jetzt mit ihren Aufgaben völlig überfordert. Eine Handvoll Mitarbeiter ist für die Aufsicht von tausenden Unternehmen und Behörden verantwortlich. Vorsorgliche Betriebsprüfungen, verdachtsunabhängige Kontrollen wie durch die Finanzämter gibt es praktisch nicht. Die Politiker der Republik sollten deshalb nicht nur mit dem Finger auf Facebook zeigen und sich über Fehler im Unternehmen beklagen. Sie sollten auch endlich mehr Geld für Datenschutz und IT-Sicherheit bereitstellen, um Missbrauch und Rechtsverstöße wirksam zu bekämpfen. Und sie sollten sich auch an die eigene Nase fassen und bei staatlichen Projekten den Datenschutz und die Datensparsamkeit mitdenken. Denn auch durch Projekte wie die Vorratsdatenspeicherung von Telefon- und Internetdaten oder die Gesundheitskarte entstehen unfassbare Datenberge. Und die sind für kriminelle und zwielichtige Firmen mindestens ebenso spannend wie Facebook-Profile. Sie hörten den Frühkommentar von Stefan Römermann.